Wie dachte nach unseres gewaltigen Dichters Nikolaus Lenau herrlichen Worten, der Genius, der die Menschheit führt, als er die Stirne Gutenbergs berührt? Er dachte, ich reiche beiden Heeren beschleunigend Waffen und Wehren. Es soll ihr letztes Wagen die Höll und werden erschlagen. Wahrlich, was sich die Hölle und der Hass aussinnen würde zu einem allerletzten Kampfe gegen Gutenbergs Volk, das konnte der düsterste Poet niemals vorausahnen. Dass die Hölle ihr Meisterstücklein leisten würde, indem sie die ihr feindliche Partei um Waffen und Wehren betrügt und bestiehlt, dass sie hilflos dastehe, wenn's zum letzten Kampfe kommt. Solchen Raub aber noch vor dem letzten Waffengange planen unsere Feinde. Und darum ist es hoch an der Zeit, das unselige und noch immer traumverlorene deutsche Volk zu ermahnen, zu beschwören, ja anzuflehen, alle seine Kraft und wache Besinnung dran zu setzen, um zu verhüten, dass ihm Waffen und Wehren fehlen, so es zur schwersten, zur allerletzten Entscheidung kommt. Deutsches Volksblatt Wien, 26. Februar 1920. Bücher, die man nicht bespricht. Erstens. Eines der eigentümlichsten Phänomene ist es im sogenannten Geistesleben, dass Schriftsteller, die vorerst zu den ausgesprochenen Lieblingen der heute regierenden Pressebeherrscher gehörten, mit einem Schlage wie ausgeschaltet aus aller Erwähnungswürdigkeit erscheinen, ja, dass dieselben Leute, deren Geistesprodukte eben noch hoch gepriesen, deren Namen geachtet und in aller Munde war, plötzlich wie ausgelöscht aus dem Gedächtnis, wie namenlos und fremd von der Bildfläche des Tages verschwinden. Wer nicht tieferen Einblick in unsere Zeit gewonnen hat, steht solchen Fällen wie vor einem unauflöslichen Rätsel und ist gewillt, Zufall, Missgeschick oder Versehen zu erblicken, wo ihm die geheimen Zusammenhänge verborgen bleiben. Zwei Bücher, deren Verfasser zu den anerkannten Lieblingen der Presse und des lesenden Publikums gehören, haben diese Gedanken in uns hervorgerufen. Es ist dies der Roman der Gräfin Salburg, Die Psyche des Geldes, sowie des Dänen Laurits Bruun, zweibändiger Roman, aus dem Geschlechte der Büge. Gräfin Salburg ist eine vielgewandte Romanschriftstellerin. Fast jedes Jahr erschien und erscheint sie mit einem neuen Werke auf dem Büchermarkt und kann überzeugt sein, stets von der Presse auf das Freundlichste begrüßt und vom großen Romane verschlingenden Publikum aufs Eifrigste gelesen zu werden. Den Journalismus erfreute in ihren Büchern stets die kecke Unbekümmertheit, mit der sie die österreichische Aristokratie zu geißeln, ihre Verderbtheiten und Entartungen schonungslos und in realistischen Karikaturen festzuhalten wusste. Auch den Gegensatz zwischen deutscher und österreichischer Art hat sie des Öfteren trefflich gezeichnet und in einem ihrer schönsten Romane, Deutsche Barone, hat sie das Schicksal baltischer Adelsgeschlechter im Sturme des lettischen und estnischen Aufruhrs unter dem Drucke des zaristischen Russlands prächtig zu schildern gewusst. Die Schicksale Benedeks und Tegetthoffs, deren Untergang durch den Dank vom Hause Habsburg, hat sie in packenden Bildern festgehalten und so allenthalben scharfen Blick, unerschrockene Unabhängigkeit und gute Gestaltungskraft bewährt, die ihr denn auch von einer gut geneigten Presse gerne bestätigt wurden. Und nun erschien ihr letzter und, man kann es wohl sagen, für unsere Zeit bedeutsamer Roman, Die Psyche des Geldes, und blieb unbeachtet, ja in den Auslagen der Buchhandlungen von Deutschland und Österreich derart unsichtbar, als wäre er nicht erschienen. Was mag da wohl die Ursache sein? Und woher kommt dies plötzliche Verstummen, ja dies Ausgeschlossensein von den Schaufenstern der Buchhandlungen, von den Notizen und Besprechungen der Zeitungen und Zeitschriften? Und so denn endlich von der Kenntnis und Anteilnahme des Lesepublikums, das ansonsten rasch und gerne nach den neuen Werken seiner alten Lieblinge greift? Nur die Erklärung ist bei Licht besehen einfach genug. Der Gräfin Salberg schon durch das Problem bedeutsamer Roman schildert das Schicksal der Nachkommenschaft aus der Verbindung von Geburtsadel und jüdischem Geldadel, schildert dies in gänzlicher Realistik und schonungsloser Beleuchtung des furchtbaren Unheils jüdischer Geldmenschen, die vernichtend in die Degeneration absterbender Geschlechter den allervergiftenden Geldgeist mit ihrem Blute einimpfen. Da nun aber das Judentum es ist, das heute das ganze deutsche Geistesleben zu Tod und Ungeist gewandelt hat, so ist es freilich begreiflich, dass dieses Werk der sonst so beliebten Schriftstellerin nicht besprochen werden durfte, ja geradezu ausgemerzt werden musste aus solchem hierdurch entweihten und gefährdeten Geistesleben. Der Roman schildert uns ein Geschwisterpaar, das aus der Ehe eines herabgekommenen adligen Kavallerieoffiziers und der Tochter eines unermesslich reichen jüdischen Spekulanten heimat- und elterlos aufwächst und in tragischer Zwiespältigkeit zwischen den beiden Menschenarten und Geistigkeiten hin und her gezerrt wird. Der herabgekommene Vater aber lebt dem Trunke ergeben von der Rente, die ihm die Frau ausstellt, welche Dame das rastlose Globetrotterleben so vieler Frauen gleichen Schlages führt und nur hin und wieder aus einem ihrer internationalen Hotels heimkehrt oder sich die Kinder an einem dritten Ort bestellt, ihren mütterlichen Empfinden in oberflächlicher Weise nachzukommen. Hinter den beiden Eltern aber erheben sich als die noch unverzerrten und ungebrochenen Repräsentanten altösterreichischen Herren und altjüdischen Handelsgeiste der adlige, auf verwahrloster und dürftiger Scholle noch immer stolz und freihausende väterliche Großvater sowie der amerikanische Multimillionär, als welcher uns der Vater der kosmopolitischen Dame vortrefflich geschildert wird. Das Mädchen, das eltern- und heimatlos aufwächst, seelisch verarmter und vereinsamter, als es die ärmsten Kinder unvermischter Geburt jemals sein können, ist hässlich und neigt, abgewiesen von der erzwungenen neuen adeligen Gemeinschaft, mit der ganzen leidenschaftlichen Inbrunst der Zurückgesetzten und Beleidigten zur jüdischen Rasse. Sie wird eine fanatische Vorkämpferin für die Weltherrschaft des Judentums und findet in einer seltsamen, sinnlich-unsinnlichen Beziehung zu einem in Verborgenheit lebenden jüdischen Gelehrten und Weltweisen, der nach Gleichen strebt wie sie, Sinn und Ziel ihres Lebens. Der Knabe aber, ein seltsam schönes Mischprodukt aus den beiden Rassen, mit hoher Sehnsucht, mit vornehmen Urinstinkten, aber mit der Schwäche und Zwiespältigkeit seiner Abstammung im Blute, schwankt zwischen seinen beiden Großvätern, deren einer herrisch und sehnsüchtig stolz, deren anderer mit der überlegenen Begehrlichkeit der allsiegenden Geldmacht nach ihm greift.